der NetBib-Podcast. Der kuriöse Bibliotheksbote, worin zu finden sind allerlei neue Zeitungen. Herzlich willkommen zu einer runden Ausgabe des NetBib-Podcastes. Das hier ist die Ausgabe Nummer 60. Moderiert wird sie von Christian Splies. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Jedenfalls der Tag, an dem ich diesen Podcast erstelle, ist ein ganz besonderer. Denn heute ist Open Access Tag. Und was liegt da nahe? Natürlich, wir machen das zum Schwerpunkt dieses Podcastes. Ein großes Dankeschön geht dabei an das Archivalia-Blog. Das auch sonst eine sehr reichhaltige Fundgruppe zum Thema Open Access zu bieten hat. Den Link zum Archivalia-Blog finden Sie natürlich in der Themenübersicht. Und diese Themenübersicht finden Sie natürlich bei log.netpip.de. Niemand ohne tiefere Einblicke in die geheimnisvollen Mechanismen des Wissenschaftssystems kann nachvollziehen, warum man für Forschungsergebnisse, die in einem englischsprachigen Journal mit Double Blind Peer Review und atemberaubendem Impact Factor publiziert sind, wesentlich mehr Anerkennung bekommt, als wenn man exakt die identischen Resultate im deutschen Sammelband des befreundeten Kollegen veröffentlicht hätte, oder warum man mehr oder weniger inhaltsgleiche Aufsätze mit anderen Titeln versehen, leicht umformuliert und mit minimal erweiterter Datengrundlage möglichst vielen verschiedenen Fachzeitschriften mehrfach verwerten sollte. Was also soll man tun? Fragt sich da Andreas Wimmel im Scholars Blog. Und seine Antwort auf diese Frage lautet: Akzeptiere die Regeln des Systems und handle danach, solange sie nicht deinen tiefsten ethisch-moralischen Überzeugungen widersprechen oder anderen Personen unmittelbar Schaden zufügen, selbst wenn sich dir der Sinn nicht immer ganz erschließen mag. Denn es gibt nun wirklich schlimmere Schicksale, als in einem Konferenzpanel auf Hawaii das Paper des Büronachbarn zu kommentieren. Soweit zu den Karrieretipps aus dem Scholars Blog und natürlich kommt es auch auf den Büronachbarn an, ob ich dann gerne auf Hawaii verweile, aber beim aktuellen Deutschlandwetter hätte ich auch wirklich nichts gegen diese wunderbare Insel einzuwenden, glaube ich. Im Internet gibt es recht viele nützliche Online-Anwendungen, für die man sich anmelden muss. Ab und an testet man diese Anwendungen ja nur mal kurz an und vergisst dann halt den Account zu löschen. Klar, kann passieren. Es kann auch vorkommen, dass man einfach mal vergisst, wo man sich überall schon angemeldet hat. Falls Sie bei der Anmeldung immer denselben Nutzernamen verwendet haben, wohlgemerkt, dasselbe Passwort zu verwenden ist ein bisschen gefährlich, sollte man nicht tun bei sowas. Also wenn Sie denselben Nutzernamen verwendet haben, empfiehlt sich die Seite usernamecheck.com. Einfach oben in der Eingabebox Ihren Anmeldenamen eingeben und dann klappert die Webseite alle aufgelisteten Webdienste ab. Natürlich kann man das Tool auch etwas zweckentfremden und schauen, welche Namen bei welchen Diensten schon belegt sind, um sich dann einen originelleren Namen für die Anwendungen zuzulegen. Es war schon mal das Schwerpunktthema hier im NetBib-Podcast. 18.000 Bände sollen aus der Bibliothek in Cardiff verkauft werden. Von dem Plan ist man offenbar immer noch nicht so ganz abgerückt, wie Archivalia vermeldet. Man hat sich aber hier zusammengesetzt und stellt sicher, dass keine kulturell wichtigen Bände aus der Bibliothek verschwinden sollen. 32 Bücher sind immerhin von der Auktionsliste auch schon wieder gestrichen worden. Weitere Treffen des Cardiff Council, der Cardiff University, der National Library of Wales und des Glamorgan Record Office sind geplant. Währenddessen hat die Association of Breton Writers schärfstens gegen den Ausverkauf der Bibliothek protestiert. Warum ausgerechnet die Bretonen? Cardiff hat eine Städtepartnerschaft mit Nantes und da liegt das dann halt ein bisschen nahe. Die Association of Breton Writers hat ihre Solidarität versichert und die Kollegen in Frankreich befürchten, dass das Vorbild von Cardiff auch Schule in Frankreich selber machen könnte. Hoffen wir mal, dass dem dann nicht so ist. In Eisleben wurde die Schulbibliothek der Katharinenschule wieder eröffnet. 1600 Medieneinheiten sind in der Schulbibliothek vorhanden. Die sind jetzt auch alle katalogisiert. In Zukunft sollen die Schüler und Schülerinnen dann auch übers Internet im Katalog recherchieren und vorbestellen können. Man geht also auch da mit der Zeit. Ebenfalls geplant ist eine engere Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum des Landkreises Eisleben und die Schulbibliothek, das ist wirklich sehr vorbildlich, ist täglich geöffnet und wird laut Auskunft der Leiterin Bettina Werner auch rege genutzt. Den Besuch des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg in der letzten Woche hat Anne Christensen dazu veranlasst, die Erfahrungen der Stabi Hamburg mit dem sozialen Netzwerk zusammenzufassen. Facebook ist sozusagen nun, sagen wir, der Vorläufer, ich sag's mal ganz, ganz, ganz vorsichtig, von sowas wie MeinVZ, StudiVZ, SchülerVZ und so weiter und so fort. Seit knapp einem Jahr ist es bei Facebook möglich, neben persönlichen Profilen auch Seiten für Produkte, Firmen oder eben Bibliotheken einzurichten. Für Bibliotheken gibt es einen extra Seitentyp. Auf diesem Weg kann man dann Präsenz im Web 2.0 zeigen. In den USA, wo Facebook Marktführer ist, schnellte die Zahl der Bibliotheken mit Facebook-Präsenz dann auch rasch nach oben. In einschlägigen Foren wird intensiv über mögliche Dienste von Bibliotheken auf Facebook diskutiert. Hierzulande ist Patrick Danowski da sehr, sehr eifrig. Sie finden seinen Blog unter www.bibliothek20.de. Bibliothek, dann 2 als Ziffer, 0.de. Da gibt es einen Artikel darüber, wie man als Bibliothek auch Facebook nutzen könnte. Und weiter aber mit den Erfahrungen von Anne Christensen und der Stabi Hamburg mit diesem Dienst. Eine Seite bei Facebook ist rasch zusammengeklickt. Foto hochladen, Adressdaten, Öffnungszeiten eingeben, eine RSS-Application installieren und darüber dann den Feed des eigenen Blogs integrieren. Keine 10 Minuten Arbeit. Dann auf Fans warten. Keine Angst vor dem leeres Restaurant-Symptom. Vertreter und Vertreterinnen der Bibliothek 2.0-Szene in Deutschland sind innerhalb von wenigen Tagen dabei und beleben die Bühne. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Die Stabi-Seite zählt mittlerweile stolze 82 Fans und Anne würde sagen, dass mehr als die Hälfte echte User sind, also nicht aus der Sympathisantenszene kommen. Um wen handelt es sich da? Annes Eindruck nach sind das vornehmlich Studierende, die im Ausland waren und deswegen auch eine internationale Plattform zum Austausch nutzen, sowie um auffällig viele türkischstämmige Studierende. Kein Wunder, auch in der Türkei ist Facebook das Netzwerk Nummer 1. Was machen die denn jetzt da? Nicht viel. Außer zunächst einmal, und das an sich ist rar, Verbundenheit mit der Bibliothek zu demonstrieren. Dies auch bisweilen etwas kritisch, wie eine andauernde Diskussion auf dem mitgelieferten schwarzen Brett über fehlende Steckdosen in den Lesesälen zeigt. Aber auch die Stabi in Hamburg hat damit experimentiert, auf diesem Weg zu Veranstaltungen einzuladen. Einen Workshop zum Thema Literaturverwaltung mit Zotero bewarb sie per Mail an alle Fans und der Schulungsraum war voll und die Facebook-Seite zu dem Event war gleichzeitig ein Diskussionsforum zu dem Thema. Was könnte man noch machen? Schade, dass Softwareentwickler und Entwicklerinnen in Bibliotheken irgendwie chronisch ausgelastet sind, sonst könnten die sicher ein Katalog-Widget bauen, das sich die Fans dann sogar auf ihren Seiten installieren und von dort aus im Katalog recherchieren könnten. Das JOPIC-Widget der Bremer Jacobs University ist ein gutes Beispiel dafür, laut Annes Wissens aber leider noch nicht Facebook-tauglich. Andere Bibliotheken bieten Chat-Applikationen an oder stellen Bibliothekare oder Bibliothekarinnen vor, die für Beratungsgespräche über Facebook zur Verfügung stehen. Die potenziellen Aktivitäten sind lang. Der Artikel Connecting and Communicating with Students in Facebook liefert weitere Inspiration und den finden Sie auf der Seite redorbit.com oder als Link in der Themenübersicht nochmal für diesen Podcast. Da kommen Sie dann auch hin. Annes Fazit ist, Facebook ist eine ideale Spielwiese, um bibliothekarische Aktivität in sozialen Netzwerken zu testen. Zum einen deswegen, weil man mit wirklich wenig Aufwand Präsenz zeigen kann. Jegliche RSS-basierten Dienste wie Blogs und Neuerwerbungslisten können problemlos eingebunden werden. Zum anderen deswegen, weil das Netzwerk in Deutschland noch recht klein ist und die Benutzer und die Benutzerinnen solchen Experimenten sehr wohlgesonnen gegenüberstehen. Und wer auf den Geschmack kommt, hat bei Facebook definitiv mehr Entwicklungsspielraum als beim deutschen Pendant. Bestimmte Werbepraktiken hält Anne nun auch nicht unbedingt für koscher, die da auf Facebook ausprobiert wurden, aber Anne gefällt Lösungen, wie man insbesondere studentische Klientel auf Augenhöhe und mit gewisser Trendkompetenz erreichen kann. Bibliotheken sind keine Autowaschanlagen. Das wissen Sie, lieber Hörer, das weiß ich ebenfalls. Und Norbert Lammers weiß das jetzt auch. Sollte er zumindest aber auch schon seit längerem wissen. Der Bundestagspräsident hat jedenfalls jetzt öffentlich die Frage gestellt, warum Bibliotheken eigentlich nicht grundsätzlich sonntags geöffnet hätten. Es könne einfach nicht sein, dass das Arbeitszeitgesetz Bibliotheken wie Gewerbebetriebe behandelt und ihr Öffnen an Sonn- und Feiertagen verbietet, wie das beispielsweise bei, jetzt kommt's, den Autowaschanlagen praktiziert wird, so der Politiker. In der Stadt Eisenach hat man dann auch prompt darüber nachgedacht, ob es dann nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, die Bibliothek auch sonntags zu öffnen, so für den Fall der Fälle. Das Zauberwort lautet einmal mehr Ehrenamtliche. Gisela Büchner, die Vorsitzende des Fördervereins der Bibliothek in Eisenach, ist allerdings skeptisch. Zwar habe sie erlebt, wie selbstverständlich in anderen Ländern die Sonntagsöffnung ist, aber im eigenen Land müsste man noch einiges dazu machen. Und da müsste auch noch einiges passieren, bevor das hier verwirklicht werden wird. Die diplomierte Bibliothekarin weiß beispielsweise um die Ansprüche des Berufes, ein Level, das nicht aufgegeben werden sollte. In einer Bibliothek arbeiten ist ja, das wissen Sie, das weiß ich auch, nun einmal mehr als nur Auf- und Abschließen der Tür und die Herausgabe von Büchern. Würden Ehrenamtliche plötzlich Bibliothekarsaufgaben übernehmen, wäre das auch die Gefahr, dass die Kommunen schleichend auf Ehrenamtliche zurückgriffen. Vielleicht könnte man unserem Bundestagspräsidenten, Herrn Norbert Lammers, mal auf die Tatsache hinweisen, dass es für etliche Bibliotheken schon schwer genug ist, eine Öffnung am Samstag zu gewährleisten. Naja, aber vielleicht werden von den knapp 12 Milliarden Mehrausgaben, die das Land bis 2012 in die Bildung stecken möchte, ja auch einige Stellen extra für die Sonntagsöffnung von Bibliotheken geschaffen. Man wird ja nochmal träumen dürfen. Let's create a rule. Information is a tool everyone can use. Das, wie die Kenner unter Ihnen sicherlich bemerkt haben werden, ist ein Haiku, eine japanische Gedichtform. 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben. Wenn ich jetzt nochmal zurückspulen und sich das nochmal anhören, wird Ihnen das sicherlich auffallen, dass das hier ganz genau der Fall ist. Alison Moore hat das für den Open Access Day gedichtet und fasst sozusagen dann die Maxime der Bewegung zusammen. Das Archivarium sammelt an diesem 14.10.2008 einige Stellungnahmen und Links zum Thema. Aber was ist Open Access denn jetzt eigentlich? Peter Suber hat es auf Englisch formuliert und Klaus Graf hat es in deutsche Worte gekleidet. Open Access Publikationen liegen digital, online, kostenfrei und frei von den meisten urheberrechtlichen und Lizenzbeschränkungen vor. Ermöglicht wird dies durch das Internet und die Zustimmung des Urhebers oder Rechteinhabers. In den meisten Fächern bezahlen wissenschaftliche Zeitschriften die Autoren nicht, welche daher Open Access unterstützen können, ohne Einkünfte zu verlieren. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Wissenschaftler von den meisten Musikern oder Filmproduzenten, weshalb die Kontroversen über Open Access für Musik und Filme die Frage der Forschungsliteratur nicht tangieren. Open Access ist vollständig vereinbar mit dem Qualitätsprinzip des Peer Review und alle wichtigen Open Access Initiativen betonen die Bedeutung des Qualitätsprinzips. Nicht nur die Autoren stellen ihre Arbeit kostenfrei zur Verfügung, sondern auch die meisten Zeitschriften, Herausgeber und Gutachter. Open Access Veröffentlichungen sind nicht kostenfrei in dem Sinne, dass es nichts kostet, sie zu erstellen, wenngleich sie kostengünstiger produziert werden können als konventionelle Forschungsliteratur. Es stellt sich nicht die Frage, ob wissenschaftliche Studien kostenfrei produziert werden können, sondern ob es bessere Wege der Finanzierung gibt, als die Leser bezahlen zu lassen und Zugangsbeschränkungen einzurichten. Die Geschäftsmodelle für die Finanzierung hängen davon ab, wie Open Access gewährleistet wird. Soweit der Anfang von Peter Subers Was ist Open Access Erklärung. Können Sie im Archivalia-Blog auf alle Fälle nochmal komplett finden. Und es ist natürlich die Frage, warum machen sich Wissenschaftler für Open Access stark? Herausgepickt habe ich mal den Beitrag von Erik Steinhauer für den heutigen Open Access Day. Wissenschaftliche Publikationen stehen heute fast ausnahmslos am Bildschirm. Die Verfügbarkeit gerade spezieller Forschungsliteratur im Internet erleichtert die Arbeit ungemein und eröffnet spannende neue Perspektiven. Da Wissenschaft, wenn sie gut ist, nicht knauserig, sondern extensiv andere Ansichten berücksichtigen möchte, können teure Verlagsangebote hier immer nur einen Bruchteil der relevanten und interessanten Quellen abdecken. Dagegen bietet Open Access für den wissenschaftlichen Austausch die optimalen Bedingungen. Spätestens dann, wenn wirksame Werkzeuge zur Messung der Relevanz wissenschaftlicher Quellen zur Verfügung stehen, die insbesondere die frei verfügbaren Texte berücksichtigen, wird jeder, der gesehen werden will, seine Texte frei zugänglich anbieten. Bibliotheken, Hochschulen und Forschungseinrichtungen stehen in der Pflicht, den Wissenschaftlern das freie Publizieren im Internet so leicht wie möglich zu machen und die Vernetzung der Repositoren in Fachportalen und speziellen Suchmaschinen voranzutreiben. Von der Güte der Publikations- und Rechercheinfrastruktur wird weiterer Erfolg von Open Access abhängen. Dabei geht es nicht mal um die Frage, ob Open Access sich durchsetzt, sondern nur, wie schnell und flächendeckend das in den einzelnen Fächern sein wird. Auf www.openaccessday.org finden Sie die weltweiten Veranstaltungen zum Thema und da gibt es dann auch nochmal wunderbare Informationen, was denn alles an diesem Open Access Day stattgefunden hat. So ist zum Beispiel zeitgleich zu diesem Tag das Buch Access to Knowledge in Brazil, New Research on Intellectual Property, Innovation and Development erschienen. Das können Sie als PDF herunterladen, Sie können es aber auch natürlich wie immer in jedem normalen Buchladen kaufen. Herausgegeben wurde das Buch von der Information Society, bei der Yale Law School und der, und jetzt kommt meine Zunge an ihre Grenzen, Fundação Getúlio Vargas Law School. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen richtig. Für die Blogging Competition, die heute stattgefunden hat, ist es zwar ein bisschen spät, aber auf openaccessday.org können Sie ja mal nachschauen, wo überall Blogger auf der Welt etwas zu Open Access zu sagen hatten. Wobei es ja vielleicht auch nicht mal schaden könnte, vielleicht nochmal im eigenen Blog nochmal ein bisschen über diese Möglichkeit der Recherche aufzuklären. Wer weiß, wer weiß. Damit schließt die Ausgabe Nummer 60 des NetBib-Podcastes. Anregung, Kritik oder Lob können Sie bei log.netbib.de hinterlassen. Und das hat auch Edlef getan, der in der letzten Ausgabe nämlich meinte, also das mit den 98.000 Euro, das war keine Mail, die an ihn gerichtet war, sondern das war eine Mail, die an Jürgen Plieninger gerichtet worden ist. Allerdings bekommt Edlef auch ab und zu Angebote, aber er denkt, dass die nicht ganz seriös sind. Wie sagt man immer so schön? Im Notfall einfach mal Brain 1.0, Echse einschalten. Ansonsten ist natürlich noch Buchmessewoche und die ist heute direkt eröffnet worden. Irgendwann mal, vielleicht im nächsten Jahr, kommen wir auch mal dazu, live davon zu podcasten oder mal live von den Veranstaltungen der Bibliothekarszene dort zu berichten, aber momentan ist das noch irgendwie nicht so ganz gelungen. Wenn Sie mich selber persönlich mal kennenlernen möchten, dann empfehle ich einen Besuch des Buchmessekons www.buchmessekon.info, da gibt es alle Informationen zu dem größter Event der fantastischen Szene ist es eigentlich nicht. Das wäre eigentlich die Federation Con oder die FedCon. Aber beim Buchmesse Con wird einer der bedeutendsten Preise für das fantastische Genre verliehen. Das ist der Deutsche Fantastikpreis, ein Publikumspreis. Und ich bin mal gespannt, wer in diesem Jahr das Ganze gewinnen wird. Und also falls Sie mich da antreffen wollen, ich werde garantiert da durch die Gegend irren oder beim Harry Pro Stand dann da auch anwesend sein. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine wunderbare Arbeitswoche. Das Wetter genießen kann ich Ihnen ja nicht so ganz empfehlen, aber so die letzten Herbsttage sind vielleicht dann auch nochmal ganz nett. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.